Herr de Maizière, Sie hatten eine ganze Reihe von Gesprächen mit maßgeblichen Vertretern der Europäischen Gemeinschaft hier in Straßburg. War bei diesen Treffen auch ein Termin für gesamtdeutsche Wahlen ein Thema? Nein, das war nicht das Thema. Und ich wiederhole, was ich alle schon gestern vor Journalisten gesagt habe. Der Zeitpunkt für gesamtdeutsche Wahlen wird bei uns von der Volkskammer bestimmt und nicht durch den Ministerpräsidenten. Nun drängt die Bonner Regierungskoalition auf einen frühzeitigen Termin. Man spricht von dem 2. Dezember oder vom 13. Januar. Fühlen Sie sich da nicht ein bisschen genötigt? Ich habe einfach keine Veranlassung, den Zeitpunkt im Moment zu diskutieren. Sondern das ist eine Frage, die wir nach Sachgesichtspunkt entscheiden müssen. Und das sind zum Ersten die Fragen, die wir in einen Vertrag kleiden müssen, der die Übergangsregelung bestimmt für die DDR in den Geltungsbereich des Grundgesetzes. Und zum Zweiten hängt es ab von den äußeren Aspekten der deutschen Einigung, also von den Ergebnissen, die 2+4 bringen werden und bringen müssen. Und beides sind Ungewissheiten, die also im Moment nicht überschaubar sind. Sie sehen also die Gefahr, dass wenn man frühzeitig gesamtdeutsch wählt, dass dann die äußeren Aspekte von dem inneren Einigungsprozess abgekoppelt werden. Sie sprechen von Gefahren. Ich rede einfach nur von den äußeren Bedingungen, die geklärt sein müssen, bevor es gesamtdeutsche Wahlen geben kann. Und danach wird es sich richten, wie die Volkskammer beschließen kann. Ich halte es im Moment für kein Thema. In Bonn, Herr de Maizière, scheint die Absicht zu bestehen, die Frage des Wahltermins wie auch die weiteren Schritte des Vereinigungsprozesses in einer gemeinsamen Erklärung festzulegen, die mit Inkrafttreten des Staatsvertrages im Juli abgegeben werden soll. Was halten Sie davon? Das ist eine Frage, die mit mir besprochen werden müsste. Bisher ist sie mit mir nicht besprochen worden und insofern kann ich mich dazu nicht äußern. Und ich denke, wir sollten uns über andere wichtige Themen unterhalten und nicht über die Frage des Wahltermins. Herr de Maizière, in Moskau arbeitet man angeblich an einem Entwurf für einen Friedensvertrag. Das ist ja etwas, was man in Bonn rundheraus ablehnt. Lehnen Sie das ebenso kategorisch ab oder könnten Sie sich den Abschluss eines solchen Vertrags unter bestimmten Bedingungen vorstellen? Bisher war im Rahmen von 2+4 die Rede davon, dass es zu einem abschließenden völkerrechtlichen Dokument kommen müsse, dass die Ablösung der Rechte der vier Siegermächte für Deutschland und Berlin als Ganzes beinhaltet. Das ist der Standpunkt, den ich vertrete. Ich weiß nicht, woran Moskau im Moment arbeitet. In meinen Gesprächen, die ich in Moskau vor circa 3 Wochen geführt habe, war von nichts anderem die Rede als von einem solchen abschließenden völkerrechtlichen Dokument. Herr de Maizière, das heißt mittlerweile, man müsse sich beeilen, man müsse vorankommen mit dem deutschen Vereinigungsprozess, da die Position Gorbatschows schwächer geworden sei, dass er möglicherweise die inneren Konflikte in der Sowjetunion nicht durchstehen könne. Ich habe Präsident Gorbatschow kennengelernt. Es ist ein außerordentlich beeindruckender Mann. Ich kann nur hoffen, dass die Spekulationen, die hinter solchen Vermutungen stecken, nicht zutreffend sind. Herr de Maizière, die Eingliederung in die EG, die Eingliederung der DDR in die EG ist im Prinzip beschlossene Sache. Gleichwohl sieht man diese Vereinigung in einigen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft mit Bedenken entgegen. Sind Sie bei Ihren bisherigen Gesprächen mit solchen Sorgen konfrontiert worden? Ich habe gestern eine Reihe von Gesprächen geführt mit Vertretern vieler Länder. Ich habe bei keinem der Gesprächspartner einen solchen Vorbehalt gegen die Eingliederung der DDR in die EG getroffen. Im Gegenteil, waren alles Gespräche, die von einem hohen Maß von Verständnis für unsere Probleme gekennzeichnet waren. Dennoch, die Integration der DDR in die EG ist nicht unproblematisch. Es werden Opfer gebracht werden müssen von den DDR-Bürgern, von der DDR. Und das Ausmaß dieser Opfer hängt ganz wesentlich ab von den Übergangsregelungen, von den Übergangsfristen, die EG der DDR einräumen wird. Haben Sie gegenüber Ihren Gesprächspartnern entsprechende Erwartungen geäußert? Wir haben davon gesprochen, dass es sehr schwierig ist, eine bisher zentralistisch geführte Wirtschaft in eine Marktwirtschaft zu überführen. Dass es dabei Probleme gibt, insbesondere im Bereich der Landwirtschaft, ist allen beteiligten Gesprächspartnern klar gewesen. Dort hat es keinen Dissens gegeben. Abrüstungsverhandlungen und die Vorbereitung des sowjetisch-amerikanischen Gipfels Ende Mai. Eine Mission, die US-Außenminister James Baker derzeit in Moskau erfüllt. Gestern noch hieß es, in der Frage des Abbaus strategischer Waffen gebe es noch erhebliche Schwierigkeiten. Heute schien man sich näher gekommen zu sein, so jedenfalls hieß es nach dem Treffen des Amerikaners mit Michail Gorbatschow. Eduard Neumeier berichtet. Die wichtigste Moskauer Nachricht des Tages ist zweifellos die Verlängerung des sowieso schon langen Aufenthaltes von James Baker, dem amerikanischen Außenminister. Am Dienstagabend angereist, war ein Aufenthalt bis Samstag vorgesehen. Nun sieht es so aus, als ob Baker erst am Sonntag abfliegen würde. Die Gründe dieser Verlängerung sehen Skeptiker in der Notwendigkeit, ein Scheitern der Gespräche vor allem über die Abrüstung zu verhindern, während die Optimisten den Beweis darin sehen, dass man vor dem Durchbruch bei den Verhandlungen über eine drastische Reduzierung der Kernwaffen stehe. Das strittigste Punkt unter etlichen noch nicht geklärten Fragen. Für die Optimisten spricht, dass bei der Ankunft Bakers es noch eher unwahrscheinlich war, sich in dieser Frage noch vor dem Gipfel verständigen zu können. Gestern war dann bereits davon die Rede, dass die Außenminister den zwei Staatschefs beim Treffen in Washington Ende dieses Monats einen Rohentwurf vorlegen könnten. Doch ein Rohentwurf ist eben kein fertiges Dokument und vermutlich wären beide, Gorbatschow wie Bush, überfordert, Details und Feinheiten noch einzufügen. Gewöhnlich ist das Verfahren umgekehrt. Die Politiker geben die politische Richtung an, sagen, was sie wollen und die Spezialisten müssen sich dann einigen. Es sieht gegenwärtig so aus, obwohl das nur eine Vermutung ist, solange eine Bestätigung fehlt, dass es Baker und Shevardnadze doch gelingen könnte, einen Vertrag vorzulegen. Es hat sie jedenfalls überrascht, dass die sowjetische Seite sich bisher eher zuversichtlich geäußert hat. Der Amerikaner, der bisher schon dreimal mit seinem sowjetischen Kollegen unter vier Augen verhandelt hat, war heute bei Michail Gorbatschow. Und auch dort war die Atmosphäre aufgeräumt. Gorbatschow machte mit den wenigen zugelassenen Reportern seine Späße. Auf die Frage, warum Moskau die Zugehörigkeit Gesamtdeutschlands zur NATO fürchte, gab er zurück, warum die USA ein Deutschland im Warschauer Pakt fürchteten. Und auf Litauen angesprochen, meinte er, man solle sich nicht in größere Panik treiben lassen als die Sowjetunion. Litauen ist ein bestimmendes Nebenthema der Baker-Gespräche. Er hatte heute auch Frau Prunski jene, der litauische Ministerpräsidentin, einen Termin einzuräumen, nachdem Michail Gorbatschow gestern am späten Abend zum Gespräch bereit gewesen war. Die von Baker bei der Ankunft geäußerte Besorgnis wegen Litauen könnte sich durch den Moskauer Aufenthalt Frau Prunski jenes und das erste intensive Gespräch im Kreml gemildert haben. Jedenfalls dürfte das Thema bis zur Gipfelkonferenz entschärft sein. Mit Informationen über die bisherigen Gespräche geizen die Beteiligten. So muss bis zur wahrscheinlichen Abschlusspressekonferenz der beiden Außenminister auch offen bleiben, was sie zur Bündniszukunft Deutschlands zu sagen haben. Seit 1967 fordern die NATO-Verteidigungsminister regelmäßig auf ihren Tagungen eine jährliche 3%ige Steigerung der nationalen Wehretats. Erreicht wurde dieses Ziel allerdings nie. Auf ihrer Routinesitzung im November vergangenen Jahres haben die Ressortchefs im Kommuniqué zwar schon darauf verzichtet, die Forderung nach dieser Steigerung der jeweiligen Ausgaben festzuschreiben, aber hinter den Kulissen wurde der von Bundesverteidigungsminister Stoltenberg gestartete Versuch, auch offiziell von diesem Ziel abzurücken, nicht angenommen. Jetzt aber haben auch die Amerikaner auf die Verzichtslinie eingeschwenkt. Aus Washington Joachim Lenz. Zuletzt hatten die NATO-Verteidigungsminister auf ihrer Frühjahrstagung noch an die 3%-Klausel erinnert, an die Selbstverpflichtung der Bündnismitglieder, alljährlich ihre Verteidigungsausgaben um real 3% zu erhöhen. Jetzt wurde sie außer Dienst genommen. Ein Pentagon-Sprecher verlas den lapidaren Satz: In Anbetracht der Veränderungen in europäischen Sicherheitserfordernissen verlangen wir von unseren Verbündeten nicht länger, dass sie ihre Verteidigungsausgaben jährlich um 3% erhöhen. 13 Jahre lang hatte Washington seine Verbündeten mit dieser Richtlinie gequält und zu schlechtem Gewissen veranlasst. Auf Wunsch des amerikanischen Präsidenten Carter war die Selbstverpflichtung zustande gekommen. Carter stand seinerseits unter Druck seines Kongresses. Der sah die Verbündeten als reiche, üppig blühende Volkswirtschaften, in denen Urlaube und Sozialleistungen wie Milch und Honig flossen, während der amerikanische Steuerzahler den Schutz Europas vor der sowjetischen Bedrohung finanzierte. Die 3%-Richtlinie sollte die Verbündeten aufrütteln und den Kongress daheim befrieden. Doch der Streit Wert wurde nie beigelegt um die gerechte Verteilung der Verteidigungslasten. Sobald aus Washington das Schlagwort Burden-Sharing erscholl, mussten sich fast alle Partner der Atlantischen Allianz auch weiterhin schmerzlich gequälten Angesichts ducken. Kaum einer hatte je vor der 3%-Messlatte länger bestehen können. Bonner Verteidigungspolitiker pflegten bundesdeutsches Versagen in Washington zu rechtfertigen, indem sie Belastungen anderer Art vorbrachten, die Bundesbürger für das Bündnis auf sich nehmen, das Ertragen von Lärm bei Tiefflugübungen etwa oder die vielen Manöver und die allgemeine Wehrpflicht. In der Regel wurde dies im Washingtoner Kongress nicht als dollarähnliche Leistung akzeptiert. Fruchtlos blieben auch Hinweise aus der Allianz, wenn ein Verbündeter seinen Wehretat um 2% steigere durch Anschaffung neuer Rüstungsgüter, dann könne dies ein effizienterer Verteidigungsbeitrag sein als eine 5%ige Wehretatsteigerung, die im Wesentlichen auf einer Solderhöhung im Berufsheer beruhe. Mit all diesen Scharmützeln der Bündnisfreunde könnte es nun eine Weile ein Ende haben, wenn, was zu erwarten ist, die NATO in Brüssel sich in der kommenden Woche die Pentagon-Idee zu eigen macht. Ob allerdings auf Dauer dieses Fingerdeuten im NATO-Bündnis verhindert werden kann, wenn ab jetzt jeder Verbündete selbst befindet, wie viel Geld er aufwendet für die militärische Sicherheit, die einer von vielen Faktoren ist, nur zur Gewährleistung der erwünschten politischen Stabilität in Europa, das mag dahingestellt bleiben. Der Pentagon-Abschied von der 3%-Hürde allerdings passt die NATO-Beschlusslage der Realität an. Auch die beflissensten Bündnismitglieder, auch Bonn nicht und London schon einmal gar nicht, hatten der 3%-Forderung in den vergangenen Jahren je Genüge tun können. Auch der amerikanische Wehretat der beiden vergangenen Jahre nicht. US-Politiker sprachen deshalb letzthin gern über 8 Jahresperioden und daraus zu ermittelnde Durchschnittssteigerungsraten. Die überproportionalen Zuwächse der frühen Reagan-Weinberger Rüstungshaushalte retteten so die unterdurchschnittlichen Zahlen der jüngsten Vergangenheit. In diesem Jahr will das US-Pentagon seine Ausgaben erstmals real reduzieren. Für die erste Hälfte der 90er Jahre plant Pentagon-Chef Cheney regelmäßig einen um 2% jährlich reduzierten Haushalt. Doch im amerikanischen Kongress wird die Zahl derer immer größer, die diese Rüstungsminderungen nicht für ausreichend halten angesichts der veränderten Bedrohungslage in Europa, über deren Konsequenzen nachzudenken, die NATO sich bekanntlich vorgenommen hat bei der von ihr beschlossenen Strategieinventur. Wir haben mit Historischem begonnen und enden auch damit. Am Sonntag wird in Rumänien gewählt. 5 Monate nach der Revolution und zum ersten Mal seit 50 Jahren bestimmen die Rumänen frei und demokratisch ihre Vertreter. Anmerkungen dazu von Thomas Gerlach. An die Stelle des jahrzehntedauernden Monopols der inzwischen aufgelösten KP ist Pluralismus getreten. Mehr als 40 Parteien nehmen an den ersten freien Wahlen in Rumänien seit 44 Jahren teil. Dennoch lautet die alles überlagernde Frage, wohin geht das Land? In die Richtung eines demokratischen Rechtsstaates, so wie etwa Ungarn? Oder haben die Kritiker recht, die behaupten, in Rumänien habe sich praktisch nichts geändert? Wohl seien einige Figuren im politischen Schachspiel gefallen, aber die Strukturen seien die alten geblieben. Weder das eine noch das andere ist eindeutig mit Ja zu beantworten. Rumänien erlebt jedenfalls nicht jenen demokratischen Aufbruch, der etwa im benachbarten Ungarn zu spüren ist. Im Gegenteil wirkt es vielmehr so, als ob Teile der Bevölkerung eine Parteienvielfalt gar nicht wünschten. Denkt man an die massiven Behinderungen oder die Gewalt gegen die Opposition im Wahlkampf. Doch das Motiv kann auch anders gelagert sein. Je größer der Abstand von den Zentren der Bildung in Rumänien, desto größer ist die Intoleranz. Eine politische Kultur existiert allenfalls in Ansätzen. Wo sie besteht, wie etwa in der Dauerdemonstration vor der Universität in Bukarest, und wo sie Kritik übt an der Regierung, ist sie deren bester Helfer. Eine große Zahl von Rumänen möchte 40 Jahre KP-Herrschaft am liebsten vergessen und verdrängen. Ihr Wunsch wurde bislang erfüllt. An diesem Punkt kommt die Regierung und ihre Partei der Nationalen Rettungsfront ins Spiel, die ebenso denken. Sie profitieren von einer weit verbreiteten Stimmungslage, die Ruhe fordert und Ordnung. Die Frontanhänger sind zufrieden mit dem Erreichten. Eine Versorgungslage, die um eine Spur besser geworden ist, und ein Brotpreis, der stabil blieb. Dabei kann die Front noch anderes vorweisen. Die Zulassung von Parteien, die Abhaltung von Wahlen, Meinungs-, Presse-, Reisefreiheit. Was für viele Rumänen, vor allem die ältere Generation und die Arbeiterschaft, mehr zählt, in ihren Augen ist die Front der Garant für eine Wende ohne soziale Härtefälle. Da ist viel Glaube mit im Spiel und die Front ist geschickt genug, es so zu belassen. Denn tatsächlich wirkt die Partei mit dem selbst aufgeklebten Etikett der Sozialdemokratie merkwürdig diffus. Ihre Konturen sind nicht auszumachen. Die Ansätze ihrer bisherigen Politik waren pragmatisch. Ihre Ziele aber verschwinden im Nebel eines Programms, das man nur als Wischiwaschi klassifizieren kann. Stimmen die Meinungsumfragen, dann gereicht das der Front nicht zum Nachteil, wird sie im Gegenteil die absolute Mehrheit gewinnen. Da aber der künftige Kurs der Front unklar ist, der bislang gesteuerte, bisweilen einem Zickzackmuster folgte, bleibt die Unsicherheit. Viele Rumänen scheint das nicht zu stören. Aber die Antwort auf die Frage, wohin steuert Rumänien, muss unter diesen Umständen auf sich warten lassen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Staatsvertrag Bundesrepublik DDR ist unterzeichnet. Die Tinte der Unterschriften von Bundesfinanzminister Weigel und seinem Amtskollegen aus der DDR, Romberg, ist noch frisch. Für die Geschichtsbücher Bonn, 18. Mai 1990, Palais Schaumburg, 14.50 Uhr, die Unterschriften. An der Zeremonie nahmen selbstverständlich Bundeskanzler Helmut Kohl und Ministerpräsident Lothar de Maizière teil. Kohl mit voller Rückendeckung für seine Deutschlandpolitik, gerade eben aus Washington zurück. Der Vertrag, der am 1. Juli in Kraft treten soll, sieht im Wesentlichen die Einführung der D-Mark in der DDR vor, bei gleichzeitiger Übernahme der wichtigsten bundesdeutschen Gesetze zur sozialen Marktwirtschaft, Renten- und Arbeitslosenversicherung eingeschlossen. Der Umfang des Dokuments, 33 Seiten, am Montag bekannt geworden, inzwischen weitgehend veröffentlicht, ein Text für Fachleute. Doch das ist nicht alles. In Verbindung mit diesem Vertrag sollen 8 Anlagen gelten, unter anderem über die zahlreichen Gesetze, die die DDR ändern, abschaffen oder völlig neu einführen muss. Eine Materie, die zum Teil noch in Arbeit ist. Doch die erste dieser Anlagen liegt vor. Sie enthält Leitsätze, wichtige Ergänzungen zum Vertragstext, die, wenn man so will, neben der Präambel die Philosophie des Staatsvertrags zum Ausdruck bringen und natürlich gleichzeitig mit dem Vertrag gültig werden. Bis zuletzt unklar die Finanzlage der DDR. Jetzt, bei Vertragsunterzeichnung, ist die Bundesregierung von einem Haushaltsdefizit der DDR in diesem Jahr von 33 Milliarden ausgegangen und von 53 im nächsten. Zur Finanzierung dieser Haushaltslücken hatten Bund und Länder vorgestern einen sogenannten Deutschlandfonds von 115 Milliarden Mark vereinbart, gültig bis einschließlich 94. Umstritten wie so vieles in diesen Tagen auch diese Lösung. Klar war damit jedenfalls in letzter Minute die Phase der Eingliederung der DDR ins Bundesgebiet. Finanzieren die Länder zwar über jenen Fonds mit, Risiken aber haben sie nicht zu tragen. Ein unter dem Termindruck sicher nicht ganz freiwilliges Geschenk des Bundeskanzlers und seines Finanzministers. Doch heute, das war nicht der Tag der Buchhalter und Juristen oder gar der Bedenkenträger und der Nörgler hier wie dort und anderswo. Heute wehte der Hauch der Geschichte. Zunächst Ausschnitte aus der Erklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl. Die Unterzeichnung dieses Staatsvertrags ist ein denkwürdiges Ereignis für die Deutschen, aber auch für die Europäer. Was wir hier erleben, ist die Geburtsstunde des freien und einigen Deutschlands vor den Augen der Welt, wollen wir bekunden als die gewählten, frei gewählten Vertreter der Regierung beider Teile Deutschlands, unseren Willen als ein Volk und als eine Nation gemeinsam unsere Zukunft in einem freiheitlichen, einem demokratischen Staat zu gestalten. Mit diesem Tag der Unterzeichnung des Vertrages über die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion beginnt auch, wie ich denke, ein guter Abschied, ein neuer Abschied der europäischen Geschichte. Und wir stellen uns damit gleichzeitig eine ganz große Gestaltungsaufgabe. Ihr Gelingen ist weit über die Grenzen Deutschlands hinaus von Bedeutung für die Zukunft ganz Europas. Der Staatsvertrag über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion bedeutet einen ersten und entscheidenden Schritt auf dem Weg zur Einheit. Für die Menschen in Deutschland wird damit in wichtigen Bereichen ihres täglichen Lebens Einheit, erlebbare Wirklichkeit. Unseren Landsleuten in der DDR eröffnet sich nach einer gewiss nicht einfachen Übergangszeit die Chance auf eine rasche, durchgreifende Besserung der Lebensbedingungen. Auch in diesem Sinne, meine Damen und Herren, ist der heutige Tag ein Tag der Hoffnung und der Freude. Ich bin mir bewusst, dass dieser Weg schwierig sein wird. Aber das Ziel lohnt die Anstrengungen. Die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden, das ist ein großartiges Werk, an dem wir mitarbeiten wollen. Ich weiß, dass sich in diesen Tagen, noch am heutigen Tag, nicht wenige drüben wie hier fragen, was dieser Vorgang, beispiellose Vorgang, für Sie ganz persönlich bedeutet. Für Ihren Arbeitsplatz, Ihre soziale Sicherheit, für Ihre Familien. Ich habe Verständnis für solche Sorgen. Doch meine Landsleute in der Bundesrepublik möchte ich fragen, wann je waren wir wirtschaftlich besser gewappnet für diese nationale Gemeinschaftsaufgabe der deutschen Einheit als heute? Und meinen Landsleuten in der DDR rufe ich zu, die Einführung der sozialen Marktwirtschaft bietet ihnen alle Chancen. Ja, ich sage bewusst die Gewähr dafür, dass Mecklenburg und Vorpommern und Sachsen und Anhalt, dass Brandenburg, Sachsen und Thüringen bald wieder blühende Landschaften, wirtschaftlich blühende Landschaften in Deutschland sein werden, in denen es sich für jeden lohnt, zu leben und zu arbeiten. Nutzen wir diese Chance und stellen wir uns unserer Pflicht. Ich rufe die Deutschen in Ost und West dazu auf. Schaffen wir das vereinte Deutschland in einem vereinten Europa. Gehen wir gemeinsam in eine friedliche und damit glücklichere Zukunft für alle Deutschen. Ich hoffe, ja, ich bin sicher, dieser heutige Tag ist ein Markstein auf diesem Weg. Soweit der Bundeskanzler. Ausschnitte jetzt aus der Erklärung von Ministerpräsident Lothar de Maizière. Was wir heute tun, ist ein entscheidender Schritt auf unser Ziel hin, in Freiheit die Einheit Deutschlands in einer europäischen Friedensordnung zu vollenden. Der Staatsvertrag ist ein Vertrag zwischen den beiden Regierungen in Deutschland. Seiner Substanz nach zeigt er, dass beide Regierungen gewillt sind, den Prozess der Einigung nicht von oben zu gestalten. Das Zusammenwachsen des geteilten Deutschlands beginnt vielmehr bei den Menschen und ihren Lebensverhältnissen. Für uns waren bei den Gesprächen und Verhandlungen der letzten Wochen die Interessen der Menschen in beiden deutschen Staaten Maßstab des Handelns. Der Geist, in dem dieser Vertrag zustande kam, entspricht den Zielen und Wünschen der Menschen in der DDR nach Freiheit, nach Wohlstand und nach sozialer Gerechtigkeit. Hier haben nicht fremde Staaten miteinander verhandelt, sondern Landsleute und Freunde, die sich nicht länger entfremden lassen wollen. Dieser Vertrag ist ein Kompromiss, aber er ist nicht das Ergebnis eines Feilschens um Vorteile, sondern ein gutes, ausgewogenes Gesamtwerk. Er ist ein solides Kursbuch zur Einführung einer ökologisch orientierten Marktwirtschaft. Ich wende mich in dieser Stunde zunächst an die Bürgerinnen und Bürger in der DDR. Die Einführung der D-Mark, die Einführung der dynamischen Renten und einer Arbeitslosenversicherung sowie die Hilfen für den Staatshaushalt in der DDR sind eine großzügige politische Geste der Bundesrepublik Deutschland. Niemand soll vergessen, was die Mark der DDR heute auf einem freien Markt wirklich wert wäre. Und niemand soll sich über die tiefe Krise der DDR-Wirtschaft Illusionen machen. Wir konnten und können nicht so weiter wirtschaften wie bisher. Nicht alle Blütenträume, die manche mit dem Staatsvertrag verbunden haben, konnten in Erfüllung gehen. Aber niemand wird es schlechter gehen als bisher. Im Gegenteil. Welches Land in Osteuropa bekommt schon eine solche gute Startposition wie wir mit diesem Vertrag? Den Bürgerinnen und Bürgern in der Bundesrepublik Deutschland möchte ich sagen, meine Regierung trägt Verantwortung zuerst für die Deutschen in der DDR und deren Interessen. Das entspricht dem Wählerauftrag in unserer neu gewonnenen Demokratie. Zugleich aber stehen wir mit der Bundesregierung in einer gemeinsamen Verantwortung für eine ungeteilte Zukunft. Die Stabilität der D-Mark und die Wahrung eines gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts in der Bundesrepublik und in der DDR, also in dem neuen gemeinsamen Wirtschaftsraum, sind auch unser Ziel in der DDR. Ich sage zu, dass wir nach Kräften dafür sorgen werden, dass die Mittel aus der Bundesrepublik Deutschland bei uns gut angelegt werden. Ihre Hilfe aus dem Westen verstehen wir als Hilfe zur Selbsthilfe. Auf Dauer wollen wir nichts geschenkt haben. Wir wollen uns unsere Zukunft selbst erarbeiten. Ich bin davon überzeugt, dass im Ergebnis des Einigungsprozesses kein Deutscher ärmer sein wird, sondern dass es uns allen gemeinsam besser gehen wird. Und dies nicht zulasten Europas, sondern zum Nutzen einer gesamteuropäischen Entwicklung in Frieden, in Freiheit, in Wohlstand und sozialer Gerechtigkeit. Die Einheit Deutschlands sollte daher nicht in einem neidischen Gegeneinander, sondern in einem fruchtbaren Miteinander wachsen. Wir und ihr, hüben und drüben, Wessis und Ossis, diese und ähnliche Vokabeln sollten bald aus unserem Sprachgebrauch verschwinden. Das Ergebnis der Verhandlungen zum Staatsvertrag ist mutig, einmalig und hoffnungsstiftend. Wir stehen vor einer wirklich großen und einmaligen Chance. Die Geschichte bietet ihre guten Chancen in der Regel nicht mehrfach an. Wir wollen die Chance zur Freiheit, Frieden und sozialer Gerechtigkeit im Dienste Europas entschlossen nutzen, um unseren Kindern eine bessere Welt zu bauen. So viel aus Bonn von der Vertragsunterzeichnung heute Nachmittag. In rasantem Tempo sind sich die beiden deutschen Staaten seit Öffnung der Grenzen im November 89 näher gekommen. Ein turbulenter, auch strittiger Weg hier wie dort bis zur Unterzeichnung des Staatsvertrags mit der DDR heute am frühen Nachmittag in Bonn. In einer knappen Skizze soll dieser Weg im Folgenden nachgezeichnet werden. Unsere Zäsur zu Beginn, der Sturz Erich Honeckers. Nach dem Sturz Erich Honeckers am 18. Oktober 1989 wird knapp einen Monat später, am 13. November, der Reformpolitiker Hans Modrow neuer Regierungschef. In seiner Regierungserklärung vom 17. November erklärt Modrow eine Vertragsgemeinschaft mit der Bundesrepublik zum wesentlichen Ziel seiner Regierung. Ohne einen grundlegenden Wandel des Wirtschaftssystems der DDR anzudeuten, beharrt der neue Ministerpräsident auf dem Nebeneinander zweier souveräner deutscher Staaten. Zitat: Mit der angestrebten, ja bereits begonnenen Reform unseres politischen Systems wird auch der Weg zur Wahrung und Durchsetzung des Selbstbestimmungsprozesses des Volkes der DDR auf neuer Grundlage angegangen. Damit wird die Legitimation der DDR als souveräner deutscher Staat erneuert. Nicht durch Beteuerung, sondern durch eine neue Realität des Lebens in der DDR wird den ebenso unrealistischen wie gefährlichen Spekulationen über eine Wiedervereinigung eine klare Absage erteilt. Die Vertragsgemeinschaft sollte sich vielmehr aufgrund gutnachbarschaftlicher Beziehungen auswirken. Modrow und viele Intellektuelle aus der Protestbewegung sahen nach wie vor die Chance, dem Volk der DDR die Möglichkeit zu einer sozialistischen Alternative zur Bundesrepublik zu eröffnen. Modrow postuliert in der Regierungserklärung: Wir bekennen uns zum sozialistischen Unternehmergeist. Von hohem politischen Rang ist der Ausbau des sozialistischen Rechtsstaates. Und dem Volk der DDR, das einen guten Sozialismus will, wird diese Regierung verpflichtet sein. Hier irrte die neue DDR-Regierung grundlegend. Das Volk der DDR, wie es in der Regierungserklärung mehrmals heißt, verstand sich zum überwiegenden Teil nicht als eigenes Volk und wollte auch keinen guten Sozialismus. Es wollte überhaupt keinen Sozialismus. Die Übersiedlerzahlen vom November letzten Jahres belegen dies eindrucksvoll. Insgesamt kamen 133.429 DDR-Bürger in die Bundesrepublik. Am 28.11.89 reagierte Bundeskanzler Helmut Kohl mit einem 10-Punkte-Plan auf die Ereignisse der letzten Wochen. Dabei wurde die Anregung von Hans Modrow zur deutsch-deutschen Vertragsgemeinschaft wieder aufgegriffen und weitergeführt. Zitat: Wir sind aber auch bereit, noch einen entscheidenden Schritt weiterzugehen, nämlich konföderative Strukturen zwischen beiden Staaten in Deutschland zu entwickeln, mit dem Ziel, eine Föderation, das heißt eine bundesstaatliche Ordnung, zu schaffen. Das aber setzt zwingend eine demokratisch legitimierte Regierung in der DDR voraus. Bis zu den Wahlen in der DDR sollte es noch eine Weile dauern. Währenddessen hielt die Fluchtbewegung aus dem anderen Teil Deutschlands an. 58.043 waren es im Dezember. Eine Zahl, die die Aufnahmekapazität der Bundesrepublik immer mehr erschöpfte und gleichzeitig weite Teile der DDR-Wirtschaft und der Sozialsysteme lahmlegte. Die Regierung Modrow sah sich zum Umschwung gezwungen. Der bis dahin amtierende SED-Chef Egon Krenz wird am 6. Dezember zum Rücktritt gezwungen. Einen Tag später tagt zum ersten Mal der Runde Tisch, ein Dialogforum der alten Parteien und der Oppositionsgruppen. Am 19. Dezember treffen sich Modrow und Kohl zu Verhandlungen über die angestrebte Vertragsgemeinschaft. Bei einem Besuch Modrows am 30. Januar in Moskau erhält er von Generalsekretär Gorbatschow die Zustimmung zur deutschen Wiedervereinigung. Der alte Vorschlag, lediglich eine Vertragsgemeinschaft zweier deutscher Staaten zu bilden, war damit obsolet. Dennoch kam die politische Offensive von Modrow am 1. Februar überraschend. In seinem Konzept für Deutschland einig Vaterland legte Hans Modrow einen Drei-Stufen-Plan zur deutschen Einheit vor. Zitat: Die Schritte auf dem Weg zur deutschen Einheit könnten sein: Abschluss eines Vertrages über Zusammenarbeit und gute Nachbarschaft als eine Vertragsgemeinschaft, die bereits wesentliche konföderative Elemente enthalten sollte, wie Wirtschafts-, Währungs- und Verkehrsunion sowie Rechtsangleichung. Bildung einer Konföderation mit gemeinsamen Organen und Institutionen, wie zum Beispiel Parlamentarischer Ausschuss. Übertragung von Souveränitätsrechten an Machtorgane der Konföderation. Bildung eines einheitlichen deutschen Staates durch Wahlen in beiden...